Ey Junge, was denn? Bezahl jetzt mal langsam, ne? Mein Laden, ich will ihn jetzt zumachen, ne? Ey, chill mal, wir haben doch gerade mal 6.08 Uhr und außerdem muss ich nochmal zur Bank. Was für Bank, Junge? Du bezahlst jetzt, sonst bekommst du Hausverbot. Was für Hausverbot? Ich bin einer deiner besten Kunden. Nur weil du nie bezahlst, Junge. Wegen dir bin ich im Minus. Was für Minus? Außerdem, wo willst du sonst hin? Dich lässt gerade keiner mehr rein. Hey, hey, hey. Ich komm überall rein, okay? Ich muss mir den Scheiß nicht mehr geben. Ich geh jetzt vor die Tür, ich muss kurz jemanden anrufen. Junge, wehe, du haust jetzt ab. Ich find dich, gell? Ja, ja, Spaß, Alter. Was für Spaß? Ich geh jetzt. Was? Alle haust rein. Ey, ey! Oh, komm, gehen wir jetzt ran, Alter.